bin ich tot. Ich lebe. Und ich werde Ihnen zeigen, wie. Leindecker. Hier. Mit 5 Mann in das Haus. Schick. Hier. Mit 3 Mann an die andere Tür. Du wolltest ja den Schinderhannes kennenlernen, Veit. Jetzt wirst du ihn kennenlernen. Lass mich aus dem Spiel. Mich machst du nicht zu deinem Komplizen. Ich hab sie gescheucht, dass ihnen die Rockschöße flatterten und die Uhrketten auf den Bäuchen hüpften. Ich hab ihnen die Zylinder von den Köpfen geschlagen und die Phrasen aus dem Maul. Oh, es war schön, vor einer verschlossenen Tür zu stehen. Mit der Axt oder dem Rambock. Sie dahinter zittern zu wissen und dann den Rambock in die Tür krachen zu lassen. Denn vor einem wie mir waren immer schon alle Türen zugeschlagen und verrammelt gewesen. Immer schon habe ich draußen gestanden, haben sie drinnen gesessen. Ein Triumph, wenn die Türen splitterten und ihr Allerheiligstes offen vor mir lag. Das Gehäuse ihrer Privatheit, die Schachtel ihrer Individualität. Was für ein Gelächter, wenn ich ihren Schränken die schwülen Geheimnisse entriss und in den obszönen Rätsel ihrer Schubladen wühlte. Yoshi! Ja? Yeah. Zünde die Lichter auf dem Rambock an. Durch Mark und Bein geht mir das Glück, Ihnen mit schöner Systematik Ihr wirkliches Geheimnis abzupressen. Klein, zünde die Fackeln an. Unter Geschrei und Gestöhne, Geseufz und Gejammer langsam hervortreten zu sehen. Das einzige Geheimnis, das Sie haben. Die Penunse. Das Geld. Schieß die Flinten ab. Vorwärts! Oh! Mit Veit. Geht ihn an das Fenster. Ans Fensterkreuz, mach schon. Schneller, los jetzt! Ihr verrückt, lass mich los! Reicht dir das? Hast du jetzt genug? Sag mal, was willst du von mir? Glaubst du, du hättest etwas verstanden? Einen Dreck hast du. Geh nach Haus. Ich lass dich laufen. Aktenmäßige Geschichte der Räuberbanden an den beiden Ufern des Rheins. Hast du? Den Ufern des Rheins. Hab ich. Auf Mitte. Natürlich. Enthaltend auf Mitte. Enthaltend auf Mitte. Neue Zeile. Die Geschichte der Moselbande und der Bande des Schinderhannes. Der Moselbande. Der Bande. Und des. Aber den habt ihr doch noch gar nicht. Das ist doch nur noch eine Frage der Zeit. Meinst du, ich warte, bis sie ihm den Kopf abgeschlagen haben? Die Konkurrenz schläft nicht. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Also weiter. Verfasst auf Mitte. Von auf Mitte. Von B. Becker. Auf Mitte natürlich. Sicherheitsbeamter des Bezirks von Simmern. Sicherheitsbeamter Simmern. Lichtenberger! Lichtenberger! Sie haben ihn! Sie haben ihn! Ja, mein Gott, schrei doch nicht so! Wer hat wen? Na, wen schon? Hackfleisch haben sie aus ihm gemacht. 10 Husaren mit schweren Säbeln. Er war nicht mehr zu erkennen danach. Ein blutiger Klumpen. Die Därme hingen heraus. Martha, du hättest die Menschen miterlebt. Komm doch zu dir. Das Martha, du. Hörst du dir selber noch zu? Man hätte mit ihm sprechen müssen. Warum hab ich nichts getan? Bürgerbäcker, es geht wirklich nicht. Ich lasse mich nicht abweisen. Der Generalkommissar ist beschäftigt. Wie oft soll ich das noch sagen? Ich werde diesen Raum nicht eher verlassen, bis ich ihn gesprochen habe. Sind Sie wahnsinnig? Ich lasse Sie hinauswerfen! Was ist hier los, Dürer? Dieser Bürgerbäcker besteht darauf, Sie zu sprechen. Ich habe es satt von diesem Herrn, also ständig von diesem Würstchen da. Also jetzt mal ganz ruhig, ja? Jetzt holen wir tief Luft und dann fangen wir ganz von vorne an. Also, es ist so. Auf dem Hunsrück läuft das Gerücht um, Bückler sei tot. Na und? Wir wissen doch schließlich, dass er nicht tot ist. Aber begreifen Sie doch, was das für die Ermittlungen heißt. Meine Vertrauensleute klinken sich reihenweise aus. Ich habe kaum noch Kontakte. Das ist schlau. Er macht sich unsichtbar. Er streut das Gerücht aus, er sei tot. Oder die Bauern tun es. Sie wollen ihn schützen. Bisher haben sie ihn geschützt, indem sie schwiegen. Ein ganzer Landstrich hat geschwiegen, wenn die Polizei kam. Er ist ihr Produkt. Das Produkt dieser Bauern. Tagelöhner, Händler, der Fahrenden. Und nun sagen sie, er sei tot. Schlau. Bauernschlau. Und warum kommen Sie damit zu mir? Ich möchte diesen jungen Mann sprechen, Ihren Referenten, den Bürger Veit. Und zwar in Ihrer Gegenwart. Und warum bitte? Er läuft in der Stadt umher. Moment, Veit ist in der Stadt? Aber ja doch. Ist er denn nicht hier? Ich denke, er ist nach Amerika. Er läuft in der Stadt herum und erzählt jedem, der es wissen will, Bückler sei tot. Er beteiligt sich an dem Gerücht, obwohl er es besser weiß. Begreifen Sie, was das heißt? Wenn ein Beamter das sagt, jemand aus dem Erdthaler Hof, ja, da kann ich doch einpacken. Das ist Sabotage. Aber irgendwann wird unser junger Mann sich schon noch bequemen, hier zu erscheinen. Bürgergeneralkommissar, gestatten Sie mir zu sagen, dass dies nicht die Haltung ist, die der Situation entspricht. Paris erwartet Erfolge, und zwar bald. Es geht nicht an. Wollen Sie mir drohen? Wollen Sie mir mit Paris drohen? Natürlich nicht, entschuldigen Sie. Aber wir haben wohl alle verstanden. Aber durchaus, Herr Becker. Sehr gut sogar. In Paris bei Fouché ist ein anonymer Brief eingegangen, in dem ich beschuldigt werde, an den staatlichen Organen vorbei ein eigenes Spitzelnetz aufgebaut und dabei einen Mann beschäftigt zu haben, der Bückler nachweislich mehrere Male entkommen ließ, und das mit meinem Wissen, sodass die Frage zu prüfen sei, ob und wie weit ich mich der Komplizenschaft mit dieser offensichtlichen Sabotage, wenn nicht gar konterrevolutionärer Umtriebe, schuldig gemacht habe. Wollen Sie damit sagen, dass ich zwei Emissäre Fouchés sind bereits unterwegs. Ich werde darauf bestehen, dass Sie zu den Anhörungen hinzugezogen werden. Herr Becker, das könnte interessant werden. Und jetzt schaffen Sie Veit herbei.